bardzo chmur, najczęściej stary szernatur. Sencer grały lause bart, lipnoch mundscharinen tak. Und trotzdem sah man deine Fresse, was hebe ich in der Presse. Rebelt rote, rote Kati mit Ministranten, lauer Party. Israel, das Lieblingsreiseziel. Der dicke Apfel, der nicht weit vom Stamme fiel. Zentral als Vorsitzende, ich bin Kati die Rote. Und sein kleiner Pummelfell. Na Kati, kennst du noch diese erotische Stimme? Du hast mich sicher vermisst. Ein kurzes Lied, ein kleiner Reim. Und Kati schließt sich ein und macht sich ängstlich in die Hose. Ganz im Geist der weißen Rose. Wollten wir wirklich deinen Tod? Gibt's für dich ein neues Morgenrot? Nein, Puppelchen, du sollst doch sehen, wie wieder Haken kreuz im Wien. Israel, das Lieblingsreiseziel. Der dicke Apfel, der nicht weit vom Stamme fiel. Zentral als Vorsitzende, ich bin Kati die Rote. Und sein kleiner Pummelfell. Im gesamten grünen Gau kennt man unser Lied genau. Schön aggressiv und radikal, ein Song mit Hit-Potential. Statt Platin gibt es für uns Kerker, doch der Hass auf dich ist stärker. Und sehen wir nie mehr Tageslicht, das ganze Land lacht über dich. Israel, das Lieblingsreiseziel. Der dicke Apfel, der nicht weit vom Stamme fiel. Zentral als Vorsitzende, ich bin Kati die Rote. Und sein kleiner Pummelfell. Kleine Pummelfell. Kalorien werden nicht gezählt und die Haare nicht gepflegt.